die Straßen deiner Stadt. Wenn die Sonne untergeht, wenn das Punk aus seinen Löchern kriecht, ist es für dich zu spät. Spürst, wie die Angst in deinem Körper kriecht, krampfhaft suchst du Halt. Und du hörst ein Geräusch, das dich hoffen lässt, Stiefel auf Asphalt. Da kann man Stiefeln auf Asphalt, geh dir unter die Haut. Let's gehen, let's marschieren, wo sich keiner mehr traut. Da kann man Stiefeln auf Asphalt, geh dir unter die Haut. Let's gehen, let's marschieren, wo sich keiner mehr traut. Keiner mehr traut. Wir sind die Regen. Keep on.